Beth drängte auf eine Verpflichtung, die Lloyd nicht einzugehen bereit war. Er sah sich wie nach Antwort ringend um und erspähte einen Hundehaufen, eine einzelne kleine Wurst, exakt an der Stelle, wo zuvor die Lache gewesen war, keine zwei Handbreit von der nächsten Welpenunterlage entfernt. »Na, jetzt ist die Kleine erst mal hier«, sagte er. Mehr konnte er seiner Schwester nicht zugestehen. »Fahr vorsichtig.« Die ganze Strecke Sturtempo 45. Da werde ich zwar ständig überholt und ein paar Hupen auch, aber schneller traue ich mich bei meinen Reflexen nicht. Er verabschiedete sich, nahm wieder ein paar Papiertücher und hob die Wurst auf. Laurie beobachtete ihn mit ihren Bernsteinaugen. Er trug sie wieder nach draußen, wo sie aber kein Geschäft verrichtete. 20 Minuten später, nachdem er einen weiteren Welpenaufzuchtartikel durchgelesen hatte, fand er im Küchendurchgang die nächste Pinkelpfütze, keine zwei Handbreit von der nächsten Welpenunterlage entfernt. Er beugte sich vor und stützte die Hände auf die Knie, wobei sein Kreuz das übliche Warnknacken von sich gab. »Deine Tage sind gezählt, Hund.« Sie sah ihn an. Am Spätnachmittag, nach zweimal Pipi, einmal sogar auf einer der Welpenunterlagen gleich vor der Küche, befestigte Lloyd die Spielzeugleine am Hundehalsband, hob Laurie auf und trug sie wie einen Football in der Armbeuge nach draußen. Er setzte sie ab und zog sie den Pfad entlang, der hinter der kleinen Siedlung zu dem flachen Kanal hinunterführte, der ein Stück weiter unter der Klappbrücke durchfloss. Dort staute sich gerade der Straßenverkehr, weil irgendjemandes Motorjacht aus der Oscars Bay in den Golf von Mexiko tuckerte. Der Welpe zottelte im üblichen Seemannswatscheln hinter Lloyd her, blieb aber immer mal wieder stehen, um an den Schilfbüscheln zu schnuppern, die aus Hundesicht wie undurchdringliches Dschungeldickicht wirken mussten. Neben dem Kanal verlief ein baufälliger Plankenweg namens Sechs-Meilen-Pfad, aus Gründen, die Lloyd völlig schleierhaft waren, weil der Promenadenweg höchstens eine Meile lang war, und dort stand jetzt sein Nachbar zwischen den Schildern mit den Aufschriften »Müllabladen verboten« und »Angeln verboten«. Ein Stück weiter gab es noch eines mit »Achtung, Alligatoren«, nur dass jemand Alligatoren übersprüht und durch Aliens ersetzt hatte. Zu sehen, wie Don Pitcher gekrümmt über seinen extravaganten Mahagoni-Gehstock ging und dabei ständig am Bruchband herumzupfte, versetzte Lloyd immer einen leichten, aber untrüglichen Schauer von Schadenfreude. Der Mann war ein Schwätzer mit lästigen politischen Ansichten und zudem ein schamloser Geier. Wenn jemand in der Nachbarschaft starb, wusste er das als Erster. Wenn jemand in der Nachbarschaft in eine finanzielle Bredouille geriet, dann auch. Lloyds Kreuz mochte zwar nicht mehr das von einst sein, und auch die Augen und Ohren ließen spürbar nach, aber er war noch Jahre von Gehstock und Bruchband entfernt, hoffte er jedenfalls. »Sehen Sie nur die Yacht«, sagte der Nachbar, als Lloyd auf dem Plankenweg zu ihm aufgeschlossen hatte. Laurie, vielleicht aus Angst vor dem Wasser, hielt an der Leine Abstand. »Wie viele arme Menschen in Afrika man damit wohl ernähren könnte, was meinen Sie?« »Selbst kurz vor dem Verhungern könnten die kein Boot essen, Don.« »Sie wissen schon, was ich. Ja, was haben wir denn da? Einen neuen Hund, der ist aber süß.« »Es ist eine Sie«, sagte Lloyd. »Ich hüte Sie für meine Schwester.« »Und noch komm mal hier, du süßer Fratz«, sagte Don, beugte sich hinunter und streckte die Hand aus. Laurie wich zurück, und erstmals, seit Beth sie bei ihm abgeladen hatte, bellte sie, zwei hohe, schrille Klefflaute, dann wieder Stille. Don richtete sich auf. »Nicht besonders freundlich, die Kleine, wa?« »Sie kennt sie nicht.« »Kackt sie in die Gegend?« »Hält sich in Grenzen«, sagte Lloyd, und dann beobachteten sie eine Weile gemeinsam die Yacht, die wahrscheinlich irgendeinem dieser reichen Typen oben im Norden vom Rattlesnake Key gehörte. Laurie hockte am Rand der splittrigen Planken und beobachtete Lloyd. »Meine Frau will keinen Hund im Haus«, sagte Don, »meint, dass die nur Dreck und Ärger machen. Als Kind hatte ich mal einen, so einen lieben alten Collie. Ist in einen Brunnenschacht gestürzt, die Abdeckung war völlig marode und ab die Post. Musste rausgehieft werden mit so einem Flaschendingsbums.« »Tatsächlich.« »Aber ja doch. In der Nähe der Straße sollten Sie gut auf sie aufpassen. Wenn sie da rausrennt, Aber schauen Sie sich nur diesen Kavenzmann da an. 1:10, dass das Ding auf Grund läuft. Die Yacht lief nicht auf Grund. Als die Klappbrücke herabgelassen war und der Verkehr wieder in Bewegung kam, sah Lloyd zu der Kleinen. Sie war auf der Seite liegend eingeschlafen, er hob sie hoch. Laurie öffnete die Augen, leckte kurz seine Hand und schlief dann weiter. »Ich gehe jetzt zurück und verbrutzel mir mein Abendessen. Immer schön locker bleiben, Don.« »Ebenso. Und immer schön die Kleine im Auge behalten, sonst zerkaut die alles, wo sie rankommt.« »Ich hab ein paar Spielzeuge zum drauf rumkauen.« Dons breites Lächeln entblößte zwei so derangierte Zahnhalden, dass Lloyd ganz anders wurde. »Sie wird die Möbel vorziehen. Warten Sie es nur ab.«